Der inzwischen 89-jährige englische Chemiker, Biologe, Biophysiker hat sich nicht nur als Erfinder einer Methode FCKW in der Atmosphäre zu entdecken einen Namen gemacht. Er gilt auch als der Begründer der Gaia-Theorie. Diese versteht die Erde als ein sich selbst regulierendes System, das es bislang verstanden hat, die dem Leben zuträglichen Umweltverhältnisse, zum Beispiel hinsichtlich der Temperatur, der Sonneneinstrahlung usw., so stabil zu halten. Nicht zuletzt die Klimaforschung zeigt, wie alles mit allem verbunden ist. Genau dort setzt Lovelock denn auch an. Er warnt ausdrücklich vor der Klimakatastrophe, die für ihn unvermeidbar kommen wird, und entwirft ein erschreckendes Zukunftsszenario einer sich erwärmenden Erde. Steigen die Temperaturen bis zum Ende des Jahrhunderts um 5 Grad an, dann werden große Teile der Erdoberfläche unbewohnbar sein. Die Menschheit wird sich auf die nördliche Halbkugel flüchten und in der Nähe des Polarkreises auf den aufgetauten arktischen Böden siedeln. Von den 6 Milliarden Menschen werden nicht viele überleben, vielleicht 1 Milliarde. Der Bericht des Weltklimarates, des IPCC, ist für ihn optimistische Augenwischerei, weil die Modellberechnungen der Entwicklung hinterherhinken. Die Atomenergie begrüßt er als mögliche Übergangslösung, aber retten wird sie uns auch nicht mehr. Die erneuerbaren Energien gelten ihm als zu teuer, unausgereift und keineswegs ausreichend für den Energiebedarf. Die Windkraft ist ihm ein Gräuel. Unübersehbar ist James Lovelocks Faszination für zentrale Großtechnik, das Geoengineering. So setzt er auf Visionen wie die Installation eines riesigen Sonnenschirms im All, der einen Teil der Sonnenstrahlen von der Erde fernhalten und so eine weitere Erwärmung verhindern soll. Er plädiert zudem dafür, landwirtschaftliche Abfälle in Holzkohle umzuwandeln und dann im Boden zu vergraben. Seine optimistische Vision: Die Klimakatastrophe wird die Menschheit zwar dramatisch reduzieren, aber intelligenter machen.